Wer den kleinen Kobold Pumuckl kennt, der weiß auch, dass er Katzen nicht mag. Er hat immer Angst, sie könnten ihn mit einer Maus verwechseln und fangen. Er ist ihnen gegenüber nur mutig, wenn er unsichtbar ist, und da auch nicht sehr. Wie ihr nun vielleicht aus dieser Vorrede erratet, spielt in dieser Geschichte eine Katze eine große Rolle. Genauer, eine schwarze Katze mit zwei weißen Pfoten. Diese Katze saß im Hof vor der Schreinerwerkstatt, als der Meister Eder mit seinem Pumuckl gerade ein wenig spazieren gehen wollte. Was ist denn los? Was hast denn, Pumuckl? Eine Katze. Rat, gehst du nicht gleich weg? Also die wackelt nur mit den Ohren, statt wegzugehen. Lass sie doch sitzen. Was geht's denn dich an? Nicht die Katze geht mich was an, sondern meine Ruhe geht mich was an. Und, okay. Und der Hof geht mich was an. Das ist unser Hof und nicht ein, was? Ein Katzenhof. Die Katze tut dir gar nichts. Schau's nur an, was für nette weiße Pfoten das hat. Weiße Katzenpfoten sind nicht nett. Katzenpfoten haben Krallen. Ja. Und Katzenkrallen fangen Mäuse. Ja. Ja, die lieben Mäuse. Ja, Gott sei Dank. In unserem Keller könnt's ruhig ein paar wegfangen. Ja, und wer weiß, was Katzen noch alles fangen. Vielleicht fangen ja Katzen sogar Kobolde. Nein. Davon hat man noch nie was gehört. Da wärst du schon der Erste. Ja, aber ich will gar nicht der erste katzengefangene Kobold der Welt sein. Jag die Katze jetzt vor. Das kann ich nicht. Vielleicht gehört die jemand im Vorderhaus. Schau, ein Weißschwanzspitzel hat's auch noch. Das ist ja zu lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Komm jetzt, Pumuckl, geh zu. Bis wir wieder heimkommen, ist die Katze längst wieder weg, ganz von allein. Ja, und morgen ist sie dann vielleicht ganz von allein wieder da und übermorgen auch. Und überhaupt mag ich niemand, der ganz von allein Sachen tut. Ja, jetzt komm. Ja. Die Katze ließ sich von dem Gespräch nicht im geringsten draus bringen. Sie beschnupperte die Abfalltonnen, fand nichts und totterte dann weiter zu den Kellerfenstern. Der Meister Eder und sein Pumuckl aber gingen ihre Straße vor bis zu den Alleebäumen. Und an einem dieser Alleebäume hing ein weißer Zettel. Aha, da schau her. Da hat einmal wieder jemand was verloren. Oder es sucht jemand ein möbliertes Zimmer. Woher weißt denn du das? Weil da an dem Baum ein Zettel hängt. Wo? 20 Mark Belohnung. Hab ich's nicht gesagt? Katze entlaufen. Schwarz mit zwei weißen Pfoten und weißer Schwanzspitze. Pumuckl, die suchen die Katze, die wir gerade gesehen haben. Ja? Ich habe aber in unserem Hof niemand gesehen, der die Katze sucht. Ich hätte ihm ja die Katze gleich sofort gegeben. Stell dir vor, dann hättest du auch gleich 20 Mark gekriegt. Was? Warum hätte ich 20 Mark gekriegt? Ja, weil es da steht. 20 Mark Belohnung, verstehst? Verstehst? Jetzt stell dich doch nicht so dumm. Da ist jemanden eine Katze von Grafen. Und weil der es wieder haben will, hat er den Zettel an dem Baum hingemacht. Damit die Katze das liest und wieder nach Hause kommt. Nein, eine Katze kann doch nicht lesen, das weißt doch. Und an den Baum hat er den Zettel hingemacht. Ja, damit die Katze... Und 20 Mark demjenigen versprochen, der ihm seine Katze wieder bringt. Ja. Pass auf. Jetzt kehren wir gleich um und suchen die Katze. Ja, aber warte, ist 20 Mark viel Geld? Ach, freilich, um 20 Mark. Da kannst du dir einen Leberkäse kaufen, der so groß ist wie du. Oder 20 Tafeln Schokolade. Das ist ja so ein großer Stoß, so groß wie du. Oder Würste. Würste auch so groß wie ich? Ja, oder Käse. Käse auch so groß wie ich? Oder 20 Flaschen Bier. 20 Mal so groß wie ich. Oder ein Berg Bonbon. Doppelt so groß wie du. Und das alles kann ich mir für diese Katze kaufen? Fürs Wiederbringen von der Katze. Ja, also dann will ich sie schleunigst wiederbringen. Ich werde sie am Schwanz bis dahin ziehen, wo sie weggelaufen ist. Ich werde einer der größten Katzen-Wiederbringe-Kobolde. Und dann werde ich ein großer Berge-Schokolade-Einkaufskobold werden. Ja, freilich. Und zuerst wolltest du verjagen. Nein, heimjagen wollte ich sie. Ins 20-Mark-Heim wollte ich sie bringen. Jawohl, das also, ich glaube, das Wiederbringen überlasst schon besser mir. Ja. Denn die Leute geben ja kaum jemand 20 Mark, der unsichtbar ist. Das ist aber sehr dumm von den... Ja. Aber bitte. Aber jetzt habe ich keine Zeit mehr zum Reden, sondern nur noch zum Katzenfangen. Auf Wiedersehen! Und damit ist der Pumuckl wie der Wind zurück in den Hof gerannt. Aber dort war keine schwarze Katze mit weißen Pfoten. Sie war wie vom Erdboden verschwunden. Auch der Meister Eder sah nirgendwo mehr eine Spur der Katze. Beide waren sehr enttäuscht. Und als die Hausmeisterin gerade ihren Kopf zum Fenster herausstreckte, fragte der Meister Eder: Frau Lechner? Ja? Haben Sie irgendwo eine schwarze Katze mit weißen Pfoten gesehen? Nein. Vor 5 Minuten war es noch da. Ein weißes Schwanzspitzel hat es auch. Dann gehört die Ihnen? Nein. So eine Katze wird von jemandem gesucht und zufällig habe ich es vorhin da im Hof herin gesehen. Nein, so eine Katze kann doch überall hinlaufen. Die kann jetzt genauso gut im Nachbarhof drüben sein. Ja, schon. Ja, oder in ein Kellerfenster reingesprungen sein. Ja, schon, aber... Ach, geh, bei einer Katze braucht man sich nicht aufregen, wenn die streuen. Die findet immer wieder heim. Ah, wenn sie nicht ein Fremder oder irgendwelche Kinder mit heimnehmen. Ach, das ist schon vorgekommen, dass eine Katze dann wieder ausreißt. Also, jedenfalls, wenn Sie die Katze sehen, dann wissen Sie, dass die jemand sucht und dann kann man sie ja den Leuten zurückbringen. Da vorne am Baum, da hängt der Zettel. Ja, ist schon gut, Herr Eder. Ja, könnt ihr sehen, dass sie in unserem Keller ist. Mais hätten wir ja nur. Ja, da haben sie recht. Der Meister Eder und sein Pumuckl suchten noch ein bisschen im Hof herum, leider vergeblich, und gingen dann wieder zurück in die Werkstatt. Dem Pumuckl aber ließ die Vorstellung von einem Berg von Süßigkeiten keine Ruhe. Also wenn die Katze im Keller sitzt, wegen den genügen Mäusen, dann braucht man doch eigentlich nur in den Keller zu gehen und die Katze zu holen, oder? Nicht? Schon, aber der Keller ist ja zugesperrt. Und ich hab keinen Schlüssel zum Keller vom Vorderhaus. Aber kannst du dir den Schlüssel denn nicht leihen? Na, was soll ich denn vorne in den Keller zu suchen haben? Ja, die Katze eben. Geh zu, ich such doch nicht eine Katze, die mir nicht gehört, in einem Keller, der mich nichts angeht. Aber du bist doch so klein, dass du durch ein offenes Kellerfenster leicht durchschlüpfen kannst. Könntest ja mal schauen. Schauen? Ja. Schauen nützt aber doch gar nichts. Katzen folgen ja nicht, wenn man bloß schaut. Na ja, du kannst sie ja rausjagen. Raus? Ja, machst halt ein bisschen tsch und ziehst ein bisschen in die Richtung vom offenen Fenster und gibst dir dann einen kleinen Stups. Vielleicht hüpfst du dann raus. Du bist doch ein großer Katzenfange-Kobold. Nein. Ich bin nur ein Katzenwiederbringe-Kobold, wenn schwarze Katzen nicht in dunklen Kellern sind und nicht grüne Augen machen, dann bin ich der Wiederbringe-Kobold. Aber wenn sie im Keller sind... Pumuckl, du wirst doch nicht Angst haben. Nein. Ich meine doch. Ich habe überhaupt keine Angst. Ja, freilich. Man muss nur bei Katzen sehr vorsichtig sein. Ja. Sehr. Also, weil da gibt es nämlich irgendein Koboldsgesetz. So? Also, ja, das ist ein ganz vorsichtiges Gesetz. Das ist das Gesetz Nummer 2073-15. Und das ist so eins. Meide Katzen im Keller, im Hof, da ist es heller. Ja, ja. Und sicher gibt es auch noch ein Koboldsgesetz. Das heißt, iss lieber ein Gemüse, als um 20 Mark war süß. Nein, das Gesetz gibt es ganz bestimmt nicht. Jetzt gib mal Acht, Pumuckl. Gibt's bestimmt nicht. Hab ich doch gib mal gehört. Obacht. Machen wir es doch so. Du schaust in den Keller, ob's die Katze siehst. Ja. Du brauchst ja gar nicht nah zu ihr hingehen. Ja, genau. Nur wissen müssen wir, ob's überhaupt drin ist. Und wenn du es gesehen hast, dann kommst. Und wir sehen dann schon weiter. Ja. Und wenn ich die Katze gesehen habe, dann mache ich alle Kellerfenster zu, damit sie nicht mehr herauskommen kann. Und wenn sie nicht mehr herauskommen kann, dann können wir ja nachdenken, wie wir Also gut, ich laufe jetzt lieber zum Kellerfenster und dann bin ich aber gleich wieder da. Der Pumuckl hatte Glück. Er musste gar nicht sehr lange suchen. Die Katze hatte irgendein Zeitungspapier entdeckt, mit dem sie herumraschelte, als wäre darin eine Maus versteckt. Sie spielte damit direkt unter dem offenen Kellerfenster. Der Pumuckl zog schleunigst das Fenster zu und rannte zurück zum Meister Eder. Was denn? Die Katze spielt gleich unter dem Fenster. Du musst jetzt ganz schnell kommen und sie holen. Aha. Wir kriegen 20 Mark und kaufen einen Schokoladenberg. Wir kriegen 20 Mark und kaufen Schokoladenberg. Ja, komm schnell, damit wir ganz schnell einkaufen gehen. Ja, Pumuckl. Ja. Wenn aber ich die Katze raushol und wenn ich sie zu den Leuten hinbringe, Dann krieg ja doch ich den Finnenlohn und nicht du. Wieso? Vielleicht kaufe ich mir dann lieber was anderes. Was anderes? Ja, dafür. Vielleicht zum Beispiel Socken oder Krawatten. Nein. Außerdem, du hast ja schon eine Socke und eine Krawatte. Und ich habe überhaupt noch kein bisschen einen Schokoladenberg oder kein bisschen einen Wurstberg und kein bisschen einen Bierberg. Ein Bierberg gibt's ja gar nicht. Das ist dann nämlich ein Biersee. Ja, und einen Biersee hab ich auch nicht. Also gib Obacht. Wir teilen uns die Arbeit, weil ich nicht in einem fremden Keller was tun will, sonst meint man am Ende, ich will da was rausangeln. Schau mal her, Pumuckl, da schau mal her, was ich da inzwischen gemacht habe. Ja, das ist ein Schnur. Ja, und siehst du, was da dran ist an der Schnur? Ein Zipfel, Wurst. Ein Wurst, ja, ein Wurstzipfel. Ja. Den Zipfel lass du jetzt in den Keller hinunter. Mit der Schnur. Ja, und sicher hat die Katz Hunger und will fressen. Ja. Lass zuerst nur hin, aber dann ziehst am Schnürl an und ziehst jetzt mal ein bisschen höher zum Fenster rauf. Zum Fenster. So lang, bis rauf springt. Ja, und wenn's herum ist, dann ziehst den Wurstzipfel zur Werkstatt und her. Und dann esse ich den Wurst. Nein. Die soll ja die Katze fressen. Die Wurst ist zwar ein bisschen hart, weißt du, und mit der wird die Katze nicht so schnell fertig. Ja, und wenn ich die Katze habe, dann trägst du sie zu den Leuten und dann kriegst du was ab von meinem Schokoladenberg, weil du mir geholfen hast. Ja, ist gut. Und ich esse den Wurstzipfel. Also du kriegst mindestens von mir, was sagen wir mal, zwei Stücke Schokolade kriegst du. Ja, ist recht, aber bring nur du zuerst die Katz, ja? Ja, also gut, dann geh ich jetzt mal los. Der Pumuckl sauste mit dem Wurstzipfel in der Hand und hinterdrein wehender Schnur zum Vorderhaus. Wie gut, dass das niemand gesehen hat, er wäre zu Tod erschrocken, denn es hat richtig wie eine fliegende, dünne Schlange ausgesehen. Und dann setzte sich der Pumuckl auf den Sims vom Kellerfenster und warf den angebundenen Wurstzipfel hinunter, der Katze direkt vor die Nase. Hallo. Psst. Guck doch mal, was ich da Feines für dich habe. Ja, schnupper nur. Ja, das ist sehr fein. So fein, dass ich es ein bisschen wegziehe. Und jetzt schön springen, Katze. Komm, hier herauf springen. Jetzt sitzt sie da und schaut sich die Augen aus dem Kopf. Springen sollst du! Hier heraufspringen! Oh, duck dich doch nicht so, als wärst du ein großer Tiger. Hier ist nämlich ein sehr großer Kobold. Ja, glaub ja nicht, dass ich klein bin. Bloß weil du mich nicht sehen kannst. Ich bin nämlich so groß. Hm? Nein, nicht den Pumuckl fangen! Was ist denn los? Die Katze ist mir fast ins Gesicht gesprungen und immer hinter mir rein und du... Ja, das sollst du doch auch. Bis in die Werkstatt herein. Nein, ich habe hier lieber die Wurst mitsamt der Schnur gelassen, weil es mir lieber ist, wenn sie mich nicht mitfrisst. So soll sie doch die kleine Wurst... Ist sie jetzt im Hof draußen? Ja, und sicher wartet sie doch draußen, bis ich herauskomme. Du bist mir vielleicht ein Held. Aber das Wichtigste ist, dass sie jetzt aus dem Keller heraus ist. Ja, nicht wahr? Das ist das Allerwichtigste. Also, ich habe die Schnur immer wieder so wups hochgezogen und nochmal wups. Und dann hat die Katze eine so riesige Wut gekriegt und hat sich so geduckt. Und dann hat sie einen solchen riesigen Sprung gemacht. Hat jetzt doch nicht jemand meinen Namen gerufen? Herr Eder, Ihr Katz ist da. Kommen schnell. Herr Hausmeisterin, ich komm schon. Wo ist denn die Katz? Ja, da vorn. Gerade wie ich das Fenster aufmache, sehe ich die Katz. Schwarz haben sie doch gesagt, mit weißem Futter. Ja. Da vorn am Hof, da ist. So? Ja, nee, Herr Eder, sonst lauft's ja raus. Ja, ich komm schon. Nee! Da kommt der Fritz. Fritz, halt die Katz auf. Mensch, Schorschi, das ist vielleicht die Katz, wo die Belohnung ausgesetzt ist. Weißt schon, wo wir gerade den Zettel gelesen haben. Lass nicht aus. Nein, hab's fest. Du, das ist... Eine schwarze Katz mit weißen Füßen und 20 Mark Belohnung gibt's. Schorschi, 20 Mark Belohnung. Das haut hin. Halt's gut fest, die Katz. Herr Eder, auf die Katz gibt's eine Belohnung. 20 Mark. Ja, ja, das weiß ich schon. Die tragen wir gleich hin. Dann kriegt dann der Schorschi 10 Mark und ich 10 Mark. Aha. Weißt du, was ich mir drum kaufe? Das Spiel, wo man da mit den Pfeilen auf so eine Scheibe wirft, weißt schon. Ich spare auf ein Fahrrad. Da habe ich auf einen Sitz 10 Mark mehr. Na ja, dann tragt's die Katz nur hin. Nehmt den Zettel vom Baum mit, damit der Katzenbesitzer auch richtig an seine Belohnung erinnert wird. Ja, Herr Eder, Sie haben die Katze ja eigentlich auch gesehen. Gesehen schon, aber wer es zuerst gefangen hat, das gilt. Lasst euch jetzt nur nicht aufhalten und lasst vor allen Dingen die Katze nicht auskommen. Nein, ganz gewiss nicht. Wir tragen schon hin. Als der Meister Eder ohne Katze in die Werkstatt zurückkam, wo der Pumuckl vorsichtshalber geblieben war, war die Enttäuschung natürlich groß. Oder genauer, der Zorn vom Pumuckl. Du kannst doch nicht einfach meine Katze herschenken und meine 20 Mark und meinen Schokoladenberg. Ich hab doch die Katze gefunden und nicht der dumme Fritz. Und ich habe die Katze aus dem Keller gelockt, wo ich doch so scheußliche Angst gehabt habe. Der Fritz hat überhaupt kein bisschen Angst haben müssen. Und die Katze, die hätte ihn ja auch nie auffressen können. Und überhaupt. Aber geh. Ich hab mich so auf den Biersee und auf das alles gefreut. Wer zuerst kommt, malt zuerst, das ist es so. Der Fritz, der kann ja ruhig zuerst malen, aber das schöne Geld, das soll er nicht kriegen. Pumuckl, ich verstehe deinen Zorn, aber die zwei Buben haben sich auch gefreut. Oh. Sie haben den Zettel genauso gelesen wie mir und die Katz habe ich ihnen nicht wieder wegnehmen können. Das wäre äußerst unanständig gewesen. Das muss doch einsehen. Ach. Ich will es aber nicht einsehen. Ich will Schokolade und Bier und Wurst haben. Komm, Pumuckl, das kriegst doch auch so. Schau her, Pumuckl, da schau her. Da habe ich eine ganze Flasche Bier. Das will ich nicht. Ich will eine Flasche ist kein See. Ja, und schau da die Wurst an. Die darf's ganz aufessen. Ich will gar nichts mehr. Ich will überhaupt nichts mehr. Ich habe auch gar keinen Hunger mehr. Nun, man kann den Pumuckl ja schon ein bisschen verstehen, obwohl es natürlich keinen Zweifel gibt, dass der Meister Eder den Finderlohn auch den endgültigen Findern überlassen musste. Eigentlich wäre die Sache damit erledigt gewesen, wenn nicht nach ungefähr einer Viertelstunde die beiden Kinder mit recht betretenen Gesichtern zum Meister Eder in die Werkstatt gekommen wären. No, ihr zwei, habt ihr jetzt euer Belohnung gekriegt? Nein, das ist eine richtige Gemeinheit. Ja, ist euch die Katze am Ende wieder auskommen? Nein, wir haben sie hingebracht. Ja? Und den Zettel haben wir auch dabei gehabt. Und ein Mann hat die Tür aufgemacht und wie er die Katze gesehen hat, hat er gesagt, aha, ihr also habt meine Katze verschleppt. So? Wir haben noch gar nicht den Mund aufgemacht gehabt. Ja, habt's nicht erzählt, wo ihr die Katz gefunden habt? Freilich hab ich's gesagt. Ich hab sogar gesagt, dass wir sie als Zeuge haben. Ja, und? Was? Zuerst hat er gesagt, wir sollen nicht frech lügen. Und dabei hat er mir den Zettel aus der Hand gerissen. Er hat gesagt, wir hätten die Katz ganz bestimmt behalten, wenn er nicht die Belohnung ausgesetzt hätte. Und jetzt wäre er uns auf die Schliche kommen. Also, das ist doch ein starkes Stück. Und wie ich dann gesagt habe, dass ich sie mitbringe als Zeuge, ja, hat er schnell jedem von uns 50 Pfennig gegeben, so? Und gesagt, den Weg zu ihnen können wir uns sparen. Also, das wollen wir jetzt doch sehen. Wie heißt denn der Mensch? Bichler, in der Kirschbaumstraße. So, schauen wir mal, ob er ein Telefon hat. Und er hat auch noch gesagt, dass Sie wahrscheinlich mit uns unter einer Decke stecken. So. Jawohl, das hat er gesagt. Da haben wir es ja. Bichler, Kirschbaumstraße 2, 67, 43, 6, 7, 4, 3. So, hat er das gesagt? Das werden wir gleich haben. Hier Bichler. Hier Eder. Ihnen ist gerade Ihr Katz wieder zurückgebracht worden. Stimmt's? Ja, die Katz ist mir gestohlen worden. Nein, die ist Ihnen nicht gestohlen worden. Die Katz ist in unserem Hof rumgestreunt und die zwei Kinder sind zufällig dazugekommen. Das ist schon möglich, aber ich... Haben Sie die Belohnung ausgesetzt oder nicht? Freilich habe ich das, aber nicht für so schlimme Kinder. Sie, jetzt machen Sie aber einen Punkt. Die zwei Kinder, die Ihnen Ihr Katz zurückgebracht haben, sind keine Lasbum, sondern wahrscheinlich anständigere Menschen als Sie. Sie? Aber jetzt machen Sie einen Punkt. Na, jetzt horchen Sie mir mal gut zu. Wenn Sie so schäbig sind und Ihr Wort nicht halten, obwohl Sie das öffentlich versprochen haben, und wenn Sie dann noch obendrein versuchen, die ehrlichen Finder zu beleidigen, dann wollen wir sehen, ob wir nicht auf eine andere Art zu unserem Recht kommen. So einer wie Sie, das ist kriminell, da gehe ich ja zur Polizei. Was regen Sie sich denn so auf? Sind Sie denn der Vater von den Kindern? Nein, ich bin weder verwandt noch sonst was. Ich bin bloß Zeuge. So. Und die Hausmeisterin von unserem Haus ist Zeuge, dass Sie sich um einen ehrlichen Fund handeln und dass Sie sich jetzt von denen 20 Mark drucken. Ja, aber... Ja, schämen Sie sich denn gar nicht. Jetzt regen Sie sich nicht so auf. Ich wollte ja bloß nicht so einen Wirbel heraufbeschwören. Wenn die Kinder auf die 20 Mark bestehen... Ja, dann, die bestehen drauf. Na, also bitteschön. Dann sollen sie sich die 20 Mark holen. Ja, die werden sich die 20 Mark holen. Und zwar gleich. Und Sie nehmen in aller Form bei der Gelegenheit die Verdächtigung zurück, dass die Kinder die Katz gestohlen haben. Aber sonst behalte ich mir beziehungsweise die Eltern der Kinder weitere Schritte vor. Herr Eder, dem haben Sie es jetzt aber gegeben. Der gibt euch jetzt das Geld. Verlasst euch drauf. Wenn er uns aber jetzt wieder schimpft, ich traue mich nicht mehr hingehen. Der wird sich hüten. Weißt du, was wir machen? Wir warten, bis der Hans heimkommt. Der geht bestimmt mit hin. Mhm. Wetten, der Herr Bichler wird ganz klein, wenn unser großer Bruder vor der Tür steht? Ja, das macht's. So, und jetzt muss ich weiterarbeiten. Die Katz hat mir Zeit genug gekostet. Vielen Dank, Herr Eder, dass Sie das für uns getan haben. Ah, nicht der Rede wert. Solche Burschen wie den sauberen Herrn Bichler lege ich gern das Handwerk. Wiederschauen, Herr Eder. Ja, wiederschauen. Und lass mich's gelegentlich wissen, ob alles glatt gegangen ist. Ja, Herr Eder. Und wenn ich dich es jetzt wissen lasse, dass alles ganz, ganz krumm gegangen ist, was sagst du dann? Der brave kleine Pumuckl geht leer aus und das regt dich überhaupt nicht auf, während es dich sehr aufregt, wenn die Buben leer ausgehen. No, wenn das nicht ein starkes Stück war. Ich hasse das, wenn erwachsene Leute schäbig sind, weil sie meinen, geben, mit ja. Kindern könnte man es machen. Wenn ich die Katze hinbracht hätte, dann hätte er sich sowas nicht traut. Aber weil es Kinder sind, probiert er es mit einschüchtern. Na. Also sowas Gescheites. Aber vielleicht, vielleicht sollte ich dem Mann die Katze wirklich stehlen. Okay. Und dann muss er nämlich nochmal 20 Mark bezahlen. Ja, freilich. Also als Strafe. Und dann bekomme ich auch 20 Mark. Und dann können wir einkaufen gehen. Und dann können wir, du musst mir nochmal eine Wurst an die Schnur binden. Ich lock sie dann damit. Nein, das tue ich nicht. Aber ich habe doch jetzt schon so große Übung im Katzenfangen. Und eine Wohnung ist ja auch nicht so dunkel wie ein Keller, weißt du? Ja, und wenn die Katz wieder so einen großen Sprung macht, dann kriegst du Angst. Nein. Dann mache ich vielleicht diesmal auch einen Sprung. Also weißt du, so einen ganz mutigen, so einen großen Sprung. Ich weiß nicht recht, Pumuckl. Ein Koboldsklabautersprung. Ob Katzen nicht da ab und zu Kobolde beißen. Ich täte an deiner Stelle lieber auf die 20 Mark verzichten und dafür in Gemütsruhe diese schöne Tafel Schokolade aufessen. Aha, die Katzen, die Kobolde beißen. Diese ganze Tafel Schokolade? Ja. Ganz allein? Freilich. Das ist ja vielleicht viel besser, als so dumm herumspringen. Es ist zwar kein Schokoladenberg, sondern viel eher ein Schokoladenzwerg. Ja. Aber, so gut. Aber vielleicht finde ich morgen einen viel besseren Finderlohnfund. Nein. Vielleicht finde ich morgen einen goldenen Ring oder eine kleine goldene Tickeruhr oder vielleicht finde ich gleich 20 Mark. Ah. Also das wäre ja eigentlich das Allereinfachste. Ja. Kannst ja mal suchen. Ja, morgen suche ich und vielleicht finde ich dann auch. Aber zu dieser Suche ist der Pumuckl gar nicht mehr gekommen. Nicht, weil er die Lust dazu verloren hätte, sondern aus einem ganz einfachen Grund. Es ist ihm, beziehungsweise dem Meister Eder, ein Teil von dem Geld ohne langes Suchen zu guter Letzt doch noch in den Schoß gefallen. Die Mutter vom Fritz kam nämlich eine Stunde später in die Werkstatt und sagte: Grüß Gott, Herr Eder. Ja, grüß Gott. Herr Eder. Ja, was ist? Also jetzt hören Sie mal ein bisschen zum Arbeiten auf. Ja, warum? Was gibt's denn? Herr Eder, Der Fritz, die Caroline und ich, wir bestehen einfach drauf, dass der Finderlohn, also ich meine, das Geld mit ihnen geteilt wird. Was? Ja, erstens haben sie die Katz genauso gesehen gehabt wie die Kinder und zweitens haben sie sich dann gleich so für die Kinder eingesetzt. Aber gehen's zu. Das war doch selbstverständlich. Nein, also Herr Eder, das müssen Sie schon annehmen, das Geld. Ja, na? Ich weiß nicht. Anständigkeit um Anständigkeit. Herr Eder, die Kinder freuen sich viel mehr um das Geld, wenn sie auch erfreut haben. Also, wenn Sie das so sagen, na ja, und wenn es nur ein paar Socken sind, die Sie sich drum kaufen. Nein. Socken kaufe ich mir nicht. Aber einen Berg Schokolade oder einen Berg Wurst oder einen ganzen Biersee. Was sagen Sie? Ja. Eine Wurst oder ein Biersee? Ja. Naja, dann wünsche ich Ihnen heute einen recht guten Appetit. Dazu, ja, danke schön. Ja, auf Wiedersehen. Es war gut, dass der Pumuckl bei diesem Gespräch unsichtbar war. Denn er machte einen solchen Freudensprung, dass die gute Frau sicher mächtig erschrocken wäre. Nun, einen ganzen Biersee kann man natürlich um ein paar Mark nicht kaufen. Aber für einen kleinen Kobold muss ja weder ein See noch ein Berg wirklich groß sein. Was der Meister Eder eingekauft hat, war jedenfalls groß genug, um den kleinen Pumuckl sehr glücklich zu machen.